dann jetzt sind wir immer bei dem Text und wir wollen den Text dann heute bis Ende verstehen. Es ist sehr wichtig, dass man sich daran erinnert, dass dieser Text erklärt den Weg, wie man so ein Arahat wird. Der Buddha ist natürlich auch ein Arahat, aber wie ich erklärt habe, er hat noch etwas extra dazu und das heißt Dharmakaya. Um Dharmakaya zu erreichen, und Dharmakaya lässt sich nicht erreichen, weil es auch, wie wir rezitieren im Herzsutra, es ist der wahre Zustand, in dem sich alle Wesen befinden, deswegen rezitieren wir Herzsutra, in dem Zustand von Gegangensein. Wir sind nicht davon bewusst, aber der Buddha sieht es sehr klar. Gegangensein mit allen Wesen. Warum? Weil in dieser Welt es gibt nichts zu fassen, nirgendwo anzuhalten. Das ist dann auch Wesen von der nicht-dualistischen Verständnis von der Meditation. Von Anfang an, wie ich schon erklärt habe, das ist sehr wichtig, dass man darüber meditiert und eigentlich die Lehre von Buddha ist eine Lehre, aber es gibt, um diese Lehre zu verstehen, man betont entweder die Wirkung oder die Ursache. Ohne Ursache gibt es keine Wirkung, aber auch ohne Wirkung gibt es keine Ursache. Was die Mahayana-Lehre oder ich mag nicht den Wort Mahayana oder Hinayana, das erinnert an Hinayana. Hinayana eigentlich, der Buddha hat nie erklärt irgendwelche Hinayana. Aber der Weg, wie man ein Bodhisattva Buddha wird, ist betont nicht dualistische Verständnis von der Meditation. Das ist sehr wichtig. Und das heißt, dass man von Anfang an versucht, über den Zustand von Buddha zu meditieren. Das ist eigentlich wahre Zustand von der Welt, wahre Zustand von den Wesen. So. Der Weg von Bodhisattva ist von Wirkung zu Ursache. Aber die Ursache auch muss man sehr, sehr klar sehen. Und deswegen, die Ursache wird erklärt, auch sehr wichtig, als diese Bewusstseinsklarheit oder nach der Verwirklichung oder nach unmittelbaren Einsicht in die wahre Realität, wie man es immer nennt, ob Nirvana oder ob Soheit, das ist die höchste Realität. Und wenn man diese höchste Realität Einblick hat, und das ist wichtig, wenn man diesen Text verstehen möchte, es erklärt den Weg, ein Arahat zu werden, aber es so analysiert diesen Weg sozusagen von Yogacara-Perspektive. Yogacara-Perspektive ist nicht dualistische Perspektive. Diese Subjekt und Objekt in der Realität existieren nicht. Sie kommen aus dem Geiste selbst. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Hoeng Go hat erwähnt, vielleicht, wenn ich nächstes Mal komme, dann erkläre ich bisschen systematisch, wie man so meditiert, damit man den Einblick bekommt, dass eigentlich Dualität kommt von dem Geiste selbst. Es existiert nicht von Anfang an, aber wir sozusagen, wir stellen uns vor, dass es ein wahrer Beobachter gibt und etwas, wenn es und etwas Wahres, was da untersucht wird. Solange man denkt, dass es gibt etwas Wahres, was da untersucht wird, dann wird man wohl glauben auch, dass, weil die beide sind verbunden. Man kann nicht sie trennen, dass es gibt etwas Wahres, was beobachtet wird und kein wahrer Betrachter. Genauso wie es gibt keine wahre Täter und nur wahre Taten. Das macht keinen Sinn. So, dann nicht-dualistische Verständnis von Meditation ist, dass diese Nicht-Dualität ist ein natürlicher Zustand. Natürlicher Zustand kann man nicht erreichen. Deswegen rezitieren wir Herz-Sutra, damit wir das verstehen. Aber man kann es nur durch direkten Einblick verstehen. Und wenn man den hat, dann diese Welt und auch die Dharmas, die Inhalt von der Welt nach korrekten Analyse sind, nicht wahr sein können. Die Dharmas sind von Anfang an leer. Und die Dharmas haben wir gelernt, das sind die fünf Aggregate, die sechs Sinnen und Objekte von den Sinnen, dann die 18 Elemente, das heißt Auge, visuelle Bewusstsein und Farbe und so weiter, genau was wir rezitieren im Herz-Sutra. Und wenn man das versteht, dann bedingt die Entstehung. Und dann natürlich auch die vier edle Wahrheiten, die durch Verständnis von bedingten Entstehung zu Klarheit werden. Warum? Weil diese Ursache und Wirkung geschehen in jedem Moment. Und man kann sie nicht streng trennen. In jedem Moment gibt es Ursache und Wirkung. Und das ist die wahre Lage in der Welt. Aber indem man sie nicht trennen kann, dann natürlich auch die Zeit ist nicht wirklich, auch alles, was der Buddha gelehrt hat, kann man nicht so fassen, dass es wirklich existiert. Es ist nur ein Mittel, um diese höchste Realität, was man in Mahayana oder in Bodhisattva-Weg als einzige Wahrheit wahrnehmen soll. Die Wahrheit ist nur eine Wahrheit. Um sie zu verstehen, muss man richtig unterscheiden. Das ist sehr wichtig. Aber diese Unterscheidung ist nur ein Mittel. Das ist nicht Wahrheit. Was unterscheidet wird, kann nicht Wahrheit sein, weil es keine Selbstexistenz gibt. Das ist sozusagen nicht dualistische Einstellung zur Meditation. Eine wahre Existenz, ob Samsara oder Nirvana und so, kann es nicht geben, weil die Eigenschaften, die entstehen und vergehen im Prozess von Ursache und Wirkung in jedem Moment. Man kann sie nicht wirklich fassen. Was wir fassen, ist dann das Bild von den Dingen. Das ist Yogacara. Und das Bild gehört mentale Bewusstsein. Von mentalem Bewusstsein kommen die Informationen über, was für ein Bild wir nehmen als wahre Realität. Deswegen, wir haben erklärt, was wir im Dualismus erfahren, scheint so zu sein, aber in Wirklichkeit ist es nicht. Das ist Erkenntnis, das man machen muss, indem man auf nicht-dualistische Weise diesen Prozess von Meditation verstehen. Deswegen in unserem Text erst kommt die wahre Verständnis, analytische Verständnis von der Welt, dann kommt die Meditation, diese 16 Übungen über Atmen. Man versteht schon die Welt. Wenn man versteht die Welt, dann man hat Zugang zu der höchsten Realität. Dann man, wie der Text erklärt, man macht nur die Übungen, um dann sich von der Welt und dadurch auch von dem Ich zu befreien. So, wir haben eine sehr, sehr interessante Kombination von nicht-dualistischem Verständnis und von dem Weg, ein Arahat zu werden. Das ist eigentlich sehr interessant. Und der Text natürlich erklärt, wie man ein Arahat wird. Es erklärt nicht, wie man Bodhisattva Buddha wird, nur Arahat Buddha. Und Arahat Buddha wird man durch richtige Meditation über Vergänglichkeit, analytische Meditation. In analytischer Meditation muss man erst die wahren Eigenschaften von den Dingen verstehen. Und wir müssen auch verstehen, dass dieser Text gehört der nördlichen Tradition, nicht der südlichen Tradition. Und es ist sehr oft missverstanden, dass Theravada und diese nördliche Tradition, Sarvastivada, das Gleiche ist. Aber es ist nicht das Gleiche. Sogar in den Theravada-Ländern denken sie so, in den sogenannten Ländern, wo nördliche Sanskrit-Tradition betont wird. Auch Missverständnis. Diese nördliche Tradition, das wichtigste Schule ist Sarvastivada, die hat die Schriften in Sanskrit übersetzt. Diese Tradition behauptet, dass diese Eigenschaften sind sozusagen ewig. Die existieren in Vergangenheit, die existieren in jetzigem Moment und auch in Zukunft werden dieselbe Eigenschaften existieren. Existieren die Selbsteigenschaften von den Dingen, so wie Erde, die Härte, so lange, wenn man eine Form erfährt, wird es da eine Erfahrung von Härte. Weichheit auch, vorausgesetzt Härte. Wenn man nicht Härte kennt, wie kann man Weichheit erfahren? Das ist ja klar, wenn man nicht Grobheit kann, wie kann man Weichheit erfahren? Wenn man nicht Schwere kann, wie kann man Leichtigkeit erfahren? Die sind relativ, aber Erde ist vorausgesetzt. Und Erde ist eigentlich die Härte. Und Härte muss sein, damit man Weichheit erfährt und so weiter. Und diese Qualität von Erde existiert in allen Zeiten und ist immer gleich. Man kann es nicht brechen, auch nicht durch Logik und auch nicht durch Kraft. So zum Beispiel, wir haben Empfindung, Eigenschaft von Empfindung ist Empfangnis von dem Objekt. Wo immer Empfindung ist, wird es nur Empfang von dem Objekt sein, als angenehm, unangenehm oder neutral. Das ist absolute Wahrheit. Die existiert in drei Zeiten. In Theravada natürlich ist es ein bisschen anderes. Es ist ähnlich, aber ein bisschen anderes. Dann kommt man zu Verständnis, dass die Welt ist Mehrheit von Sachen, die wirklich existieren. Die Theravada, wenn sie studieren, hat auch diese Neigung, aber sagt es nicht direkt. So, dann die erst, damit man sich diese Abschnitt, das mit Dharma-Betrachtung oder Meditation über Dharma handelt, muss man verstehen, dass damit man Dharma versteht, versteht man erst die wahre Eigenschaften von den Dingen, von den fünf Aggregaten. Entweder, wie ich gesagt habe, in, als Gruppe oder als einzelne Dharmas. So wie welche Geistesfaktoren, welche Rupas sind da. Und diese Analyse ist anderes wie in nördlicher Buddhismus, in südlicher Buddhismus. Das ist auch der Grund für Yogacara. Was erscheint, ist nur, was man im Geiste hat, als Objekt, als Bild. Das wird erscheinen. Deswegen, die Wesen sehen selbe Sache, aber die Götter sehen auf andere Weise. Selbe Fluss, die Götter sehen Ganga, sehen als Licht, die Menschen als Fluss, die Fische auch wieder anderes. Dann wer hat Recht? So, das heißt, wir sehen nach den Bildern, die im Geist produziert sind, und die sind produziert von Karma. Und Karma sind unsere Konzepte und Bilder, die wir von der Welt machen. Und davon dann denken wir, das ist recht, das ist nicht recht, so muss es sein, so muss es nicht sein. Aber solange man das macht, dann natürlich hat man den Eindruck, dass dieses Subjekt, wenn Objekt real ist, dann der Subjekt muss auch real sein. Irgendwie. Weil es gibt nicht ein wahres Objekt ohne ein Subjekt, das das wahrnimmt. Und wenn Objekt wahr ist, warum der Subjekt ist nicht wahr? Die kommen zusammen, immer zusammen in bedingten Entstehungen, wo Ursache und Wirkung erscheinen in demselben Moment, lassen sie nicht trennen. Deswegen auch Zeit ist keine Realität. So, jetzt wir sind bei einem Text, das analysiert, sieht den Weg zur Befreiung durch richtige Analyse. Und richtige Analyse ist Analyse von den Dharmas. Und die Dharmas erklären alles, was wir in der Welt wahrnehmen. Das sind die Aggregate, ist die bedingte Entstehung, das sind die vier edle Wahrheiten. Das ist die Wahrheit über die Welt und über die Wesen, die in der Welt leben. So, diese Wahrheit muss man erkennen, und wie erkennt man sie? Indem man die wahre einzelne Eigenschaften von den Objekten, von unserer Erfahrung analysiert, dann man kann sie sehen im Prozess von Unbeständigkeit, Anicca. Nur wenn man die wahre Eigenschaften, die heißen dann Vishesha Lakshana, das heißt besondere Eigenschaften. Jeder Objekt von unserer Erfahrung, ob es Objekt ist oder Subjekt ist, ist, kann man teilen als an diese, weil es gibt nie eine Ursache und eine Wirkung, immer viele, viele Elemente kommen zusammen. Das ist Buddhismus, das ist bedingte Entstehung. Und wenn man es verstehen möchte, muss man sehen, das Subjekt ist nicht ein, Objekt ist auch nicht ein. Es gibt viele, viele Geistesfaktoren in dem Subjekt, das Objekt sieht. Und in Objekt gibt es auch viele, viele Faktoren. Es ist sozusagen keine Einheit. So, immer, immer viele, viele Sachen kommen zusammen. Nichts wird produziert von einer Ursache. Das ist unmöglich, wenn man so analysiert. Und wir haben auch erklärt, in unserem Text, genauso wie in Visuddhimagga-Meditation, über Form enthält Shamatha und Vipassana, aber betont Shamatha. Meditation über Empfindungen auch enthält Shamatha und Vipassana, damit man es meistern kann. Weil sonst, wie kann man in lange Zeit Vergänglichkeit von Freude in Freude erfahren. Muss man in Samadhi sein. Und genauso Geist, wie kann man diese verschiedenen Zustände von Geiste, von einem befreiten Geist, nicht befreiten Geist und so weiter, also gesammelten Geist, nicht gesammelten Geist, wie kann man unterscheiden, wenn man nicht Sammlung hat des Geistes? Geht nicht. Deswegen, das hat auch Shamatha und Vipassana. Aber jetzt kommen wir zu Meditation über Objekte, Geistesobjekte, die man muss richtig unterscheiden, damit man die wahre Natur der Welt sieht. Was ist Vergänglichkeit? Vergänglichkeit natürlich existiert. Wir wissen, dass wir vor 10 Jahren viel jünger waren. Nach 10 Jahren werden wir noch älter. Wir alle gehen in diesen Strom, aber dieser Strom muss natürlich und logisch, damit es existiert, in jedem Moment da sein. Und das muss man sehen. Und das sieht man nur dann, wenn man die Realität auf die Objekte der Weisheit geteilt hat, wie am Anfang ist. Und man hat die eigenen Eigenschaften von diesen Objekten definiert. Dann wird man imstande sein, die gemeinsamen Eigenschaften von diesen Objekten. Nur dieser Weg dann führt zu dem Zustand von Arahat durch richtige Unterscheidung. Der Weg zu Arahat ist durch die richtige Unterscheidung. Niemand kann das verneigen, auch die tibetanische Tradition, chinesische Tradition. Man lernt diese wahre Objekte, aber man lernt es als nur als Mittel, die nicht wirklich existieren, Die Buddha hat gedacht als beste Mittel, um das Höchste zu erreichen. Deswegen man muss nicht unbedingt einzelne Objekte über die meditieren. Man kann das Ganze realisieren und sehen das von Perspektive von nicht-dualistischer Meditation. Ist das klar? Für nicht-dualistische Meditation muss man natürlich in diese Klarheit und Entspannung und hier in diese Samadhi eingehen, wo diese Schwankungen des Geistes und die Objekte von diesen Schwankungen natürlich erscheinen alle im Geiste. Nicht wahr? Das ist ja logisch. Und wenn man das versteht, dann braucht man nicht unbedingt alle einzelnen Objekte von den Schwankungen unterscheiden. Einfach was geschieht, geschieht im Geiste. Das ist Yogacara. Und der Geist hat keine Dualität. Die Dualität kommt von früheren Erfahrungen, im Sinne von Dualität, im Sinne von Verständnis von wahren Objekt und wahren Subjekt. Und wahr heißt etwas, was wirklich existiert. Was wirklich existiert, ist in der indischen Philosophie etwas, was sich nicht ändert. Und wir haben eben erzählt in Abhidharma, diese Selbsteigenschaften von den Dingen sich nicht ändern. Man kann sie nicht brechen. Wenn die wirklich existieren. So, man muss sie richtig analysieren. Das ist Rupa, das ist Form, das ist Empfang von der Form, das ist Bild von der Form, dass der Geist dann zugreift. Und das ist Wille und Willefaktoren, die dann zu dieser Form gehen, damit der Geistesprozess erscheint. Und dann, nach dem, wie man es den Geist dazu richtet, das ist Aufmerksamkeit, dann erscheinen die Objekte, die Bilder. Entweder verdreht oder nicht verdreht. Wenn man richtig meditiert, dann nicht verdreht. Alles ist im Rahmen von Vergänglichkeit. Aber Vergänglichkeit wird nur klar, wenn man die einzelnen Eigenschaften von den Objekten unserer Erfahrung analysiert hat. Dann kann man analysieren die gemeinsamen Eigenschaften. Wenn man die gemeinsamen Eigenschaften analysiert hat, dann geht man in Vipassana. Versteht man die bedingte Entstehung und geht tief in Vipassana, indem man diesen Wechsel von den Objekten der Erfahrung in jedem Moment durchblicken kann, in den Geistesprozess. Das ist dadurch kommt man zu dem Zustand von Arahat, indem man erfährt, alle Objekte der Erfahrung als im Sinne von gemeinsamen Eigenschaften, Unbeständigkeit, Leiden von Unbeständigkeit, Selbstlosigkeit und Unbeständigkeit, dann wird man sich befreien können, indem der Geist wendet sich weg von Unbeständigkeit. Wie wendet sich der Geist weg von Unbeständigkeit? Muss man sehr, sehr klar verstehen. Visuddhimagga gibt eine sehr, sehr gute Geschichte, die das illustriert, wie man so meditiert, damit man ein Arahat wird. Und dieser Text sozusagen dann nimmt es als garantiert, dass man schon dieses Objekt, wahre Objekt der Befreiung schon verwirklicht hat. Jetzt bleibt nur, den Geist zu räumen von den Tendenzen anzuhaften, von Durst. Ja? Die Welt in allen Schulen von Yoga, auch im Buddhismus, ist Leiden. Leiden hat Ursache. Im Buddhismus Ursache ist Durst. Dann, das ist die weltliche Wahrheit. Erst muss man die weltliche Wahrheit durchblicken, damit man zu der höchsten Wahrheit kommt. Wenn man nicht weltliche Arbeit durch weltliche Wahrheit nicht durchgeblickt hat, man wird nicht die höchste Realität direkt erfahren können. Und weltliche Wahrheit ist, es gibt Leiden und es gibt Ursache von Leiden. Leiden ist nichts anderes als Unbeständigkeit. Das muss man erfahren. In Theravada oder in Sarvastivada, in allen Schulen, die den Weg zu Arahat zeigen, dann muss direkt erfahren werden. So, dass man sich, dass man Nibbida hat. Nibbida heißt Bhikshu Bodhi, übersetzt enttäuscht. Es ist Enttäuschung. Man wird enttäuscht oder man wird es als übel finden, dass dieser Zustand von Vergänglichkeit, Vergänglichkeit ist Leiden, dann kann man loslassen, Viraga. Wenn man loslässt, wird man sich befreien. Ja, das ist Nirodha. Dieser Durst ist erlöscht, Erlöschung. Dann die höchste Wahrheit, ist die überweltliche Wahrheit, ist die Wahrheit von Erlöschung und Ursache. Erlöschung hat auch Ursache. Und das ist der mittlere Weg. Das sind die vier Wahrheiten. Vier Wahrheiten beziehen auf zwei Wahrheiten. Weltliche Wahrheit, die man unbedingt durchgeblickt hat, deswegen in diesem Text, man wird schon Sotapanna, einer, der im Strom von Nirvana eingetreten ist. Dann übt man Viraga, damit man völlig von dem Durst befreit ist. Und dann ist man ein Arahat. Dann, wo man geht nach dem Tod, niemand weiß. Der Mara, und das ist die Welt, das sind die fünf Aggregate von Anhaftung, das wir haben, finden ihn nicht. Tod findet ihn nicht. So, das ist der Zustand von Arahat. Weil Ursache für Geburt nach dieser Lehre ist natürlich Durst. Wenn man diese Durst überwunden hat, dann hat man keine Bleibe in der Welt. In der Welt von Leiden. Das muss man durchblicken. Durch was? Durch Vipassana. Das alles, was man erfährt, kann man nur erfahren im Sinne von Vergänglichkeit. Und diese Vergänglichkeit geschieht nicht nur von Leben zu Leben oder von Jugend zu Alter, aber geschieht in jedem Moment, sonst hat es keinen Sinn, nicht wahr? Aber man sieht es nicht so. Deswegen man versteht nicht, wie die Welt ist in der Wahrheit und wie der Individuum ist in der Wahrheit. Man kann ihn nicht fassen, weil diese Vergänglichkeit geschieht in jedem Moment. Es geschieht nach Sanskrit-Tradition wegen Bedingungen in Ursachen und es vergeht spontan. Das heißt, von Anfang an, das ist der natürliche Zustand. Niemand ist in eine wahre Existenz eingetreten, weil wahre Existenz ist etwas, was dauert. Und was dauert, findet man nicht in der Welt, findet man nicht in sich selbst. Das ist Buddhismus. Und das muss man direkt erfahren. Nicht nur Theorie, wenn man ein Arahat sein möchte. Sehr wichtig zu verstehen. So, in der buddhistischen Tradition, die Visuddhimagga ist basiert darauf. Auch Abhidharma Kosha, egal welche Tradition, Sanskrit-Tradition, Pali-Tradition, die den Weg zu Arahat erklärt, ist alles auf das basiert. Man muss dasselbe erkennen, man muss das Ganze erkennen. Wie erkennt man das Ganze? Durch die eigenen Eigenschaften von den Aggregaten, von den Sinnen, von den Objekten der Sinnen, von den 18 Elementen, eigene Eigenschaften, die einfach bleiben, immer wenn was entsteht. Erde wird immer Erde, Empfindung wird immer Empfindung, solange Existenz da ist, diese Sachen werden da. Und diese Sachen sind alle im Prozess von Vergänglichkeit. Das muss man direkt erleben. Und wie erlebt man direkt, habe ich erklärt, man unterscheidet wahrheitsgemäß die besondere Qualitäten von den Objekten und gemeinsame Qualitäten von den Objekten. Von welchen Objekten? Von Dharmas. Dharmas sind Objekte, die zu Befreiung führen, nicht von Objekten, die nicht zu Befreiung führen. Das ist wichtig zu verstehen. Was man hier Meditation über Dharma nennt, sind, was Pali-Tradition heißt, Jnata Parinya, die Objekte der Weisheit. Die Objekte der Weisheit muss man durchblicken. Wenn man die Objekte der Weisheit durchgeblickt hat, dann kann man sie im Prozess von Vergänglichkeit erfahren. Aber diese Vergänglichkeit ist in jedem Moment. Das heißt dann Tirana Parinya. Wahre Analyse von dem wahren Zustand der Dinge. Und wenn man diesen wahren Zustand der Dinge erfahren hat, man lässt los. Pahana Parinya. Man verlässt die Welt. Wie verlässt man die Welt? Durch die Verlassen von Durst. Ursache. Das ist der Weg zu Arahat. Den muss man sehr, sehr klar verstehen. Auch wenn man tibetanische Tradition lernt, chinesische Tradition lernt, das ist immer gelehrt als die Grundlage. Die Grundlage ist da, dann versteht man, den nicht-dualistischen Zugang zur Meditation. Und die Grundlage ist, dass die Unbeständigkeit ist wahre Zustand der Dinge. Ist genauso in Zen, genauso in Dzogchen, genauso in allen Disziplinen. Das ist Buddhismus. Und wenn die Sachen unbeständig sind, man kann sie nicht greifen. Weil sie, was man greift, ist, was schon nicht da ist. Das ist schon das Bild. Und wo erscheint dieses Bild? Im Geiste natürlich. So, dann, um sich zu befreien von der Welt, vom Durst, man muss die Gesamtheit sehen. Ich habe die Susima Sutta rezitiert, gesagt, Sabam Anabhijanam, Sabam Aparijanam, Sabam Avirajan, Sabam Apajaha, Ababho Dukkha Kayaya. Wir kennen nicht von Dukkha, das durch Durst verursacht ist, uns befreien, wenn wir nicht alles erkennt haben. Alles erkennen heißt die wahre Eigenschaften von den Dingen, von unserer Erfahrung. Aparijanan heißt die gemeinsame Eigenschaften. Vergänglichkeit, Leiden von Vergänglichkeit. Dann wird man loslassen. Wenn man losgelassen hat, wird man die Welt und diese Persona verlassen. Solange man lebt noch in den 5 Aggregaten. Wenn man stirbt, wo man geht, niemand weiß, weil es gibt keine 5 Aggregate, die man greifen möchte. Und das ist Nirvana. Es gibt Nirvana mit Rest, wenn der Arahat lebt, und es gibt Nirvana ohne Rest, wenn der Arahat nicht mehr da ist. Wo er ist, muss man selbst erfahren. Deswegen meditieren wir. Und jetzt zu dem Text. Wir können verstehen. Der Text erklärt sehr interessant, erklärt selber Prozess, wie wir finden in Anapanasati Sutta und in Visuddhimagga. Erst muss man über Vergänglichkeit meditieren. Das ist Anfang. Anfang von Vipassana. Vergänglichkeit. Genauso Vipassana Teil von Meditation über Form ist auch durch Vergänglichkeit, versteht man Form. Durch Vergänglichkeit versteht man die Empfindungen. Durch Vergänglichkeit versteht man den weltlichen Geist. Und jetzt versteht man alles. Alles sind die Geistobjekte von Hinsichtpunkt von Buddhismus, von Geistobjekte von Weisheit. In diesen Geistobjekten von Weisheit findet man kein Selbst. Und das ist zu erfahren. Jetzt, der Meditierende hat es schon erfahren, weil er sich gut vorbereitet hat. Er hat über 5 Aggregate meditiert und so weiter, was wir in den Text haben. Er ist schon vorbereitet. Dann in der Theravada-Tradition, wenn man meditiert über Vergänglichkeit, was passiert. Man wird Viraga. Viraga heißt loslassen können. Wenn man loslässt, genauso nach Susima Sutta, wenn man loslässt, was passiert? Nirodha. Nirodha, Cessation, wir haben übersetzt als Erlöschung. Und es gibt zwei Sorten von Erlöschungen. Sehr wichtig zu verstehen. Weltliche Erlöschung und die höchste Erlöschung. Die werden parallel, genauso wie Sudhimagga erklärt, die werden parallel erfahren. Durch Erfahrung von weltlicher Erlöschung erfährt man die höchste Wahrheit. Erlöschung, in der man kein Objekt zu fassen mehr findet, kein Objekt zu begreifen. Und dann kommt Pahana, verlassen das alles. Ciao, ciao. Und später machen wir Fragen. Und hier wird es erklärt durch Analyse, diese Meditation ist Analyse von drei Elementen. Dhatu. Wenn man im Buddhismus von Element spricht, Element ist genau das Gegenteil von Selbst. Wenn man Elemente sieht, sieht man kein Selbst. Wenn man Selbst sieht, sieht man keine Elemente. Deswegen spricht man von Elementen. Und diese vier Elemente sind Elemente von Elimination. Das heißt, indem man direkt das Objekt der Befreiung erfahren hat, man kann die Eintreten im Prozess von nicht nur Schwächen, die Unreinheiten des Geistes, sondern Entwurzeln, sagt man auf Deutsch. Wenn man ein Sotapanna wird, man hat entwurzelt Absicht oder Eindruck, dass es ein Selbst gibt. Und man hat keinen Zweifel. Kein Zweifel mehr, wenn man ein Nirvana unmittelbar erfahren hat. Kein Zweifel, dass das ist die wahre Wahrheit und dass die Welt, die wir erfahren, ist da. Aber es ist nicht so, wie es erscheint. Es ist mehr wie ein Traum. So, dann, wenn man so sieht, dann natürlich die Unreinheiten des Geistes werden schwach, aber die sind immer noch da. Dann gibt es Detachment. Detachment ist Viraga, Element von Viraga. Wie übersetzt man Detachment am besten? Loslösen. Loslösen. Element von Loslesen. Raga heißt, dass man haftet, man wird von dem Objekt gefärbt, auf Sanskrit wunderbare Sprache, von dem Wurzel Ranj. Wenn man von dem Objekt gefärbt ist, was heißt das? Man hat Durst, man will das Objekt greifen und vereinnehmen. appropriate. Appropriate, am besten vereinnehmen. Man will das Objekt vereinnehmen, appropriate, das gehört mir. Das gehört mir, weil ich bin doch da. Oder nicht? Und das ist dann Element von Viraga. Dieses Element von Viraga, von Loslassen, haben wir übersetzt, oder wie? Ernüchterung. Ernüchterung. Sehr gut. Ernüchterung ist gut. Element von Ernüchterung, in dem man sieht, dass diese sich farben lassen von Durst, von Bedürfnis, das Objekt zu vereinnehmen, ist Leiden. Und das ist der Weg von Meditation. Durch den Weg von Meditation reinigt man völlig den Geist. Das heißt, nicht mehr Begierde, nicht mehr Ärger entsteht. Und das gehört, das ist der graduelle Weg. Die vier Früchte von dem Weg, man erlebt, das ist Weg von Meditation. Wir haben erklärt, wenn man Buddha sein möchte, muss man fünf Wege durchgehen. Erst Sambhara, Marga, man musste diese Rüstung haben. Wenn man Rüstung hat, nur dann kann man richtig meditieren. Wenn man keinen Verdienst hat, wird man nie richtig meditieren können. Und richtig meditieren ist, das Wesen der Welt durchzublicken. Alles ist Vergänglichkeit. In der Welt, alles ist nur Vergänglichkeit. Es gibt nichts, was man zugreifen kann. Das ist der Weg von Loslassen und Ernüchterung. Und durch den Weg von Ernüchterung kommt man zu dem Element von Nirodha, Cessation. Auflösung. Und so wird man ein Arahat völlig befreit von den karmischen Tendenzen, die zu nächster Existenz führen. Und wie passiert das? Visuddhimagga hat sehr, sehr schöne Geschichte. Früher, in der alten Zeiten, die Matrosen hatten keinen Kompass. Kompass ist ziemlich neu. Das wurde in China, ich glaube, im 13. Jahrhundert oder 12. Jahrhundert entdeckt. Dann die Europäer haben durch Kompass die Welt erobert. Dann, kein Kompass, was machen sie? Nach den Sternen. Sieht man die Sterne? Hm? Die früheren Zivilisationen waren alle Experten in Sternen beobachten. Nach den Sternen, sie sehen genau, wo ist in der Nacht, tagsüber die Richtung. Und richten sie danach. Deswegen auch in früheren Zeiten konnten sie weit, weit in den in Meer segeln. Aber natürlich nicht so weit wie heute. Und was passiert, wenn Himmel bedeckt ist, es gibt Sturm, man sieht nicht klar den Mond, man sieht nicht klar die Sterne. Was haben sie gemacht? Sie haben in den Käfigen, sie haben die Graben gehalten, die haben sie gefüttert mit Fisch oder so, mit Fleisch. Und wenn der Himmel bedeckt war und wenn sie keine Richtung finden könnten, dann haben sie sie freigelassen. Und was macht der Grabe, wenn er freigelassen wird? Er fliegt, weil er nichts findet, er fliegt diese Mast, heißt das, Mast herum. Fliegt, findet nichts. Dann sein Zuflucht ist immer wieder das Fisch und nur dort kann er Ernährung finden, wenn er kommt zurück, dann wieder futtern sie ein bisschen und los, du, sei nicht faul. Dann wieder, ja, fliegt diese Mast herum, fliegt, wieder sehr, sehr müde. Und, aber es ist immer, der Himmel ist bedeckt. Was können sie machen? Dann lassen sie ihn in Ruhe ein bisschen, futtern sie ihn, los, du, sei nicht zu faul. Dann fliegt er und plötzlich und fliegt in diese Richtung. Dann wissen die Matrosen, aha, dort bestimmt befindet sich das Festland. Und dann Boot richten sie, der Ruder, dann in diese Richtung und sind sie gerettet. Die Graben haben sie gerettet. Genauso macht der Meditierende. Er meditiert über Vergänglichkeit und dreht um. Um diese eigene Eigenschaften von den Dingen, gemeinsame Eigenschaften, analysiert weiter und weiter, sieht bedingte Entstehung und bis er sehr, sehr enttäuscht ist von diesem Zustand, aber er sieht noch nicht das Festland, er ist müde, dann ruht er sich in Versenkung, ruht er sich, wenn er wieder Kraft hat, dann wieder fliegt er herum, beobachtet, das alles ist Vergänglichkeit, das bin ich nicht, loslassen, ernüchtert er sich. Aber immer sieht er nicht das Land, der Arme. Dann nochmal meditiert Shamatha und dann wieder los und sieht sehr klar die Leiden von Vergänglichkeit und die Richtung. Das heißt, Objekt der Befreiung wird sich entblößen, dann er kann nicht mehr die Richtung ändern, weil er hat den mittleren Weg gefunden, auch wenn er faul ist. Er wird das Festland erreichen, wenn nicht in diesem Leben, in der nächsten oder übernächsten, wenn er sehr, sehr faul ist. Und bleibt nicht mehr als 7, wenn er super faul ist, 7 Leben bleibt er. Weil diese Erfahrung schüttert völlig die Vorstellung der Welt, dass wir haben. So man wird nicht dran so festhalten. Und Dadurch wird der Geist geläutert. Dass durch Verständnis von der Welt kommt man, das ist buddhistische Betonung, kommt man zu Verständnis von der höchsten Realität. Und wenn man zu Verständnis von der höchsten Realität hat, dann kann man nicht die Richtung ändern. Immer dieselbe Richtung, aber man macht noch Schwankungen. Wenn man aber der Geist besonders stark ist, dann geht er direkten Weg und schon in diesem Leben, er kann sich befreien. So, wir haben den Text analysiert. Das heißt, Meditation über Dharmas ist Meditation über das Ganze von unserer Erfahrung. Wenn man das Ganze verstanden hat, wird man sich von dem Ganzen ernüchtern. Wenn man sich von dem Ganzen ernüchtert hat, dann wird man nicht zugreifen. Und das ist der Prozess von Läuterung. Nach der buddhistischen Lehre, wenn wir schon so reden, wir haben noch die Fragen, dann nur letzte Bemerkung. Der buddhistische Weg es gibt natürlich diese Stadien, die Welt zu verstehen, die Welt von der Welt ernüchtert werden und dann die Welt verlassen. Und dazu muss man die Unreinheiten des Geistes schwachen und entwurzeln. Wie schwächt man die Unreinheiten des Geistes? Durch Sila. Wenn man Shamatha übt, mit einem Objekt, das man zugreifen kann, so wie Atmen, man kann, wenn man immer über dasselbe Bild von Atmen in Versenkung geht und so, im Zustand von Versenkung, im Zustand von Samadhi, gibt es keine Unreinheiten des Geistes. Deswegen streng gesagt, gibt es kein Leiden. Aber wenn man aus der Versenkung geht, dann kommt Leiden wieder, weil die alte Tendenzen Anushayas sind nicht entwurzelt, sie sind nur unterdrückt. Aber diese Erfahrung von Reinheit des Geistes ist natürlich sehr, sehr stark. Wenn man das hat, dann man wird sich nicht, wird nicht mehr so andere Interessen entwickeln. Er wird mehr Interesse, damit man in diese Reinheit bleibt, entwickeln können. Weil das ist sehr, sehr starke Erfahrung. Und damit man in diese Reinheit bleibt, braucht man nicht nur Disziplin von Samadhi, man braucht Disziplin von Weisheit. Und durch Disziplin von Weisheit werden die Unreinheiten des Geistes entwurzelt. In der Yogacara-Tradition oder nicht-dualistische Tradition oder Bodhisattva-Weg, was wir betonen, dass die zwei kommen zusammen. Man trennt sie nicht. Die Theravada-Tradition oder Sarvastivada-Tradition hat Tendenz zu trennen. Theravada-Tradition noch mehr, Savastin-Tradition ein bisschen weniger, behauptet auch, dass man schon im Zustand von Achtsamkeit und Samadhi, mit Achtsamkeit verbunden, richtige Samadhi, man kann Vipassana meditieren. Man braucht nicht aus Samadhi raus. Deswegen hier wird erklärt, man meditiert Vergänglichkeit in Zustand von angrenzende Sammlung. Jeder Jhana hat auch angrenzende Sammlung. Wenn man aus Jhana rausgeht, Objekt ist wieder Jhana. In Theravada wird es erklärt, man geht aus Jhana raus und meditiert Vipassana. In der nördlichen Tradition wird betont, man in Jhana meditiert Vipassana. Erklärung ist anderes, aber das Verständnis ist dasselbe. Also, deswegen in dem Text, wir haben gelernt, diese neun Stufen erläutern nicht Zustand von Jhanas, es erläutert Leute Zustand von Samadhi. Und für diesen Zustand von Samadhi, wenn es rein wird, besonders wenn man nicht dualistische Weise von Analyse, von Verständnis hat, es kann noch tiefer sein als die Jhanas. Es ist möglich. Aber das ist nicht erwähnt in den Theravada-Schriften. Deswegen sind neun Stufen zu Samadhi, nicht erklärt als neun Stufen zu Versenkung. Ja, weil diese nicht dualistische Einstellung zur Meditation, Shamatha und Vipassana, sollte man nicht trennen. Aber damit man es machen kann, muss man in den Zustand von Klarheit und Entspannung kommen. Das haben wir erlernt und das geht sehr gut zusammen mit dem, was wir hier lernen. Dann meine Aufgabe ist beendet für diesen Kurs und vielleicht im nächsten Kurs werden wir sehen, die Perspektive von nicht-dualistische Meditation. Das ist immer Perspektive von dualistischer Meditation, aber schon mit Verständnis, dass das alles passiert im Geiste. Und das ist Yogacara. Dualismus entsteht im Geiste, es in der Realität existiert nicht. Welchen Nutzen haben die acht Jhanas auf dem Weg zur Erleuchtung? Ist das Erlangen der acht Stufen zwingend und erforderlich? Ja, ich habe Susima Sutta rezitiert. Nach der Susima Sutta, man kann Arahat werden ohne Jhanas und ohne übernatürlichen Kräfte, kein Problem. Aber das ist dann trockene Arahat. Trockene Arahat hat keinen sehr starken Geist. Und man kann viel machen, indem man starken Geist hat. Und der Zweck von den Jhanas ist, dass der Geist hat Stärke und es hat nur der starke Geist kann dann mehr Paramis haben. Genauso erklärt auch in Theravada, in den Subkommentaren, die Stärke des Geistes hängt von Paramis ab. Deswegen es gibt ein Pakuti Arahat, das heißt ein Arahat, das keine Versenkungen hat, keine übernatürliche, aber er kann nicht viel in der Welt tun. Dann es gibt Arahat, der die Versenkungen hat oder am besten noch die Meisterung der Versenkungen, das ist die übernatürlichen Kräfte, der kann sehr schnell meditieren, auch er kann alle einzelnen Teile von Geist unterscheiden und von Körperlichkeit unterscheiden und sie im Prozess von Vergänglichkeit, wie immer er sie analysiert, nach nördlichem System oder südliches System. Man muss erst ein Muster haben, dann der Geist richtet sich danach. Und vor allem der Geist wird stark. Und wenn der Geist stark ist, er kann viele, viele Sachen machen. Und der König und die Königin von Paramis ist Shamatha und Vipassana. Das wird erklärt als Sonne und Mond, die erleuchten die andere Paramis. Es ist ganz anderes, wenn Sie lesen ein bisschen die Literatur von Bodhisattva Weg, zum Beispiel in China besonders wichtig, Diamant Sutra. Wenn man Samadhi hat, Samadhi von Nicht-Dualität, von Leerheit, dann Verdienst ist unglaublich. Unglaublich. Aber wenn man gute Taten macht, um etwas zu erreichen durch Differenzierung, dann diese Verdienst wird nicht so tief werden, weil man nicht eins ist mit der Realität. Dieses Verständnis sogar gibt es in Theravada auch, wenn man Verdienst macht, auch der Laie, er soll dann denken darauf, dass er macht es zwecks Nirvana, nicht zwecks irgendwelche weltliche Ruhm oder mehr was bekommen. Er macht das durch Dharma. Und höchste Dharma ist Nirvana, die in nicht-dualistischen Denken heißt Soheit. Das ist der Zustand von Buddha. So, dann, wenn man die Jhanas hat, habe ich erklärt, man kann in Jhanas meditieren. Und dann der Geist ist umso stärker, umso kräftig, schneller kann er arbeiten. Wie kann mir Meditation der wichtigen Lebensentscheidungen helfen? Na, natürlich kann Meditation helfen, weil Lebensentscheidungen, wenn sie mit verdrehtem Geist gemacht werden, bestimmt werden später nicht so gute Resultate geben, wie man sich vorstellt. Und man wird enttäuscht. Und wie kann ich dabei mehr über meine Meditation lernen? Indem man sieht, dass die Sachen nicht so, wie man sich vorstellt. Deswegen muss man genau wissen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Wenn man weiß, was möglich ist, man tut mit Weisheit. Wenn man nicht weiß, was möglich ist, und was Nutzen für sich selbst und für die anderen bringt, dann man bemüht sich, aber meistens umsonst. Okay. Um Buddha-Zustand zu erreichen, muss man den Bodhisattva-Weg durchlaufen. Nicht, es gibt Arahat-Buddha, es gibt Buddha für sich selbst und es gibt Bodhisattva-Buddha. Bodhisattva-Buddha ist in allen Traditionen der Höchste. Aber der Arahat-Buddha kann sich auch befreien. Wenn man einige Schriften von Bodhisattva-Weg lehrt, so wie zum Beispiel Lotus Sutra, das sehr wichtig ist, besonders in China, in Vietnam, Korea, Japan, dann eigentlich dieser Rahat-Weg und Buddha für sich selbst ist nur Mittel, um diesen höchsten Weg, Weg von Bodhisattva, zu verwirklichen. Aber das ist nicht in der Alaya Yogacara Tradition, die basiert ist noch auf Unterscheidungen. Bodhisattvas bleiben so lange in Samsara, bis alle fühlenden Wesen befreit sind. Wie kann man oder konnte jemand Buddha werden? Natürlich kann man Buddha werden, wenn man den Geist versteht. Alle Wesen sind im Geist basiert, das sagt Buddhismus. Und wenn man versteht, dass es keinen individuellen wahren Geist gibt, dann natürlich, man wird nicht in individuelle Befreiung glauben. Das ist logisch. In einem Buch von Ajahn Chah steht, dass kurz vor der geistigen Sammlung die drei Faktoren, Sila, Samadhi, Panya, zusammenschmelzen und dann erreicht Samadhi. Das ist natürlich wahr, aber diese Panya, das da kommt in Samadhi, solange man nicht schon unmittelbare Erfahrung von Nirvana hat oder von Soheit hat, dann diese Panya ist nur Panya von weltlicher Wahrheit. Was ist weltliche Wahrheit? Leiden und Ursache von Leiden. Was ist höchste Wahrheit? Erlöschung und Ursache von Erlöschung. Solange das Objekt ist, etwas, was man glaubt, das fest existiert, dann natürlich diese überweltliche Weisheit wird nicht erscheinen. Aber weltliche Weisheit doch wird erscheinen. Weltliche Weisheit ist Unbeständigkeit. Aber in Nirvana gibt es keine Unbeständigkeit. Ich habe das Konzept vom Bild des Atems noch nicht verstanden. Können Sie es erklären? Natürlich kann ich erklären. Ich habe es schon erklärt, aber es ist nicht so leicht zu verstehen. Was wir mit dem Körper unmittelbar erfahren, ist was? Härte, Weichheit, Temperatur. Wenn man darauf Aufmerksamkeit lenkt, dann was passiert? Obwohl diese Sachen existieren, der Geist betrachtet nicht mehr diese Sachen, aber betrachtet das Bild von diesen Sachen. Obwohl man betrachtet Atmen, Atmen immer ändert sich. Es wird warm, es wird kalt, es wird weich, es wird hart. Es ändert sich immer. Aber das Bild, das man davon macht, von diesen Qualitäten macht, das ändert sich nicht. Deswegen diese Qualitäten gehen in Hintergrund. So kann sich der Geist sammeln. Wenn er verfolgt diese Erscheinungen, wie kann er sich sammeln? Und Sammlung ist, dass man bleibt bei nicht differenziertem Bild. Man geht nicht in Differenzierung von den Bildern, indem man untersucht diese Qualitäten. Diese Qualitäten werden auch nur klar, wenn man schon starke Geist hat. Wenn der Geist nicht stark ist, dann man folgt, was immer kommt. Wenn Schmerz kommt in Knien, dann Geist läuft zu den Knien. Wenn es um Schulter, dann läuft zu den Schultern. Wenn da erscheint, indem man sehr grob atmet, wenn erscheint der Eindruck von Atmen, der Geist wieder läuft zu dem Atmen. Und wie wird sich der Geist verfeinern? Er kann sich verfeinern, nur weil er bei demselben Bild bleibt. Dieses Bild ist nicht verschieden mit den Eindrücken von dem Körper, ist darauf basiert, aber er bewegt sich nicht. Diese Qualitäten bewegen sich immer. Aber wenn man ein Bild hat von den Qualitäten, dann man kann bei dem Bild bleiben. Und obwohl Atmen ist Bewegung, der Geist bewegt sich nicht. Ist das klar? Nur wenn der Geist sich nicht bewegt, dann hat er Sati und Wissensklarheit. Achtsamkeit. Ich habe das Konzept vom Bild des Atems noch nicht da bin ich schon. Wenn ich nach Wahrheit und Weisheit strebe, ist das dann nicht auch ein Wunsch, an dem ich anhafte? Sollte ich mich nicht davon lösen? Ohne Wunsch kann man nichts machen. Das ist auch im Buddhismus sehr, sehr klar erklärt. Aber es gibt, deswegen Buddhismus unterscheidet zwischen zwei Sorten von Wünschen. Kama-Chanda und Dharma-Chanda. Wenn man Kama-Chanda übt, dann will man die Vergnügungen von den fünf Sinnen sich vereinnehmen. Und das ist, wenn man die genieße von den Objekten, von den Sinnen sich vereinigen möchte, dann der Geist wird Affengeist. Resultat von Kama Chanda ist Affengeist. Resultat von Dharma Chanda ist, wie ich wir erklärt haben, ist dann Enthusiasmus für Dharma. Und der beste Teil von Dharma ist natürlich Meditation. Aber Meditation kommt nicht, wenn man nicht Wissen von Herren, von Konzepten hat, wenn man nicht darauf, wenn man sie nicht durch Nachdenken verstanden hat, dann wird man nicht in Samadhi meditieren können, natürlich. Deswegen drei Sorten von Weisheit, die müssen sich ergänzen: Weisheit von Hören, Weisheit von Nachdenken und Weisheit von Meditation. Okay. Sehr lange. Die im Text genannten fünf Arten von Training erfolgen im Prinzip gleichzeitig richtig, zählen sich mit beschäftigen mit wie können sie gleichzeitig kommen? Erst muss man sie kennen, an ein nach dem anderen, dann werden sie gleichzeitig kommen. Wenn sie gleichzeitig an Aggregate meditieren, dann werden sie nicht, das sind nur Konzepte. Aggregate sind nur Konzepte. Diese Konzepte werden Erlebnis, wenn man bedingte Entstehung versteht. Wenn man bedingte Entstehung versteht, kann man die vier edle Wahrheiten verstehen. Wenn man die vier edle Wahrheiten gleichzeitig versteht, das ist der mittlere Weg. Aber der mittlere Weg kann nur passieren, wenn man erst versteht die weltliche Realität und überweltliche Realität gemeinsam. Und das geschieht nur im mittleren Weg. Normalerweise, wenn man weltliche Realität sieht, in Meditation, Leiden und Ursache von Leiden, man sieht nicht gleichzeitig Nirvana. Ursache von Nirvana. Nur wenn das Objekt ist Objekt der Befreiung, man sieht die vier edle Wahrheiten alle als Ganze. Leiden und Ursache von Leiden, Erlöschen und Ursache von Erlöschen. Dann mit diesem Objekt, ob man das Leerheit nennt oder Zeichenlosigkeit oder Wünschlosigkeit, dann man kann die Unreinheiten des Geistes entwurzeln. Wenn man nur Leiden und Ursache von Leiden sieht, kann man nicht die Unreinheiten des Geistes entwurzeln. Es ist nicht möglich, weil man sieht nicht auch die Erlöschung und Grund von Erlöschung. Man kann sie nicht gleichzeitig sehen, solange Objekt nicht Objekt der Befreiung ist. Das ist ja logisch. Okay.